Peter Voss, der Millionendieb. Eine Kriminalserie nach dem Roman von E. Seliger. Peter Voss kommt ins Gefängnis. Guten Abend. Kann ich Herrn Oberlandesgerichtsrat Peth sprechen? Der Herr Rat ist nicht zu sprechen. Wir haben Hauskonzert. Ich bin Mrs. Voss aus Amerika. Martha Zippel, ich bin die Wirtschafterin. Hat Herr Peth nicht mein Telegramm bekommen? Ach, Sie sind das mit dem Telegramm? Ja. Na, dann können Sie reinkommen. Danke. Melden Sie mich bitte nicht an. Ich will die Musik nicht stören. Ich kann doch warten, bis sie zu Ende ist. Na, kommen Sie mit. Ich führe Sie in den Salon. Da können Sie zuhören. Ja. Guten Abend. Ja, guten Abend. Sieh da, das kann nur die Polly sein. Herzlich willkommen in Rothenburg, mein Kind. Ich habe dich nach deinem Telegramm erst morgen erwartet. Ach, ich konnte es einfach nicht mehr aushalten, Onkel Peach. Ich musste dich kennenlernen und mit dir sprechen. Gewiss, mein Kind, gewiss. Aber jetzt kein Wort von Peter. Liebe Polly, ich muss dich meinen Bekannten vorstellen. Ja. Ich habe ihnen schon von dir erzählt. Seht ihr? So kommt man überraschend auf seine alten Tage noch zu einer Tochter. Ja. Und noch dazu zu einer so hübschen Tochter. Das ist Herr Notar Schwertfeger. Der war schon immer ein schwerer Nöter. Assessor Adelzahn. Angenehm. Und das ist der Herr Apotheker Bromius, unser bester Musikant. Grüß Gott. Ja. Es tut mir sehr leid, meine Herren, dass ich hier so hereinplatze und Sie gestört habe. Aber gnädige Frau, durchaus nicht. Wir waren ja am Ende und jemand, der aus Amerika nach Rothenburg kommt, der hat immer das Vorrecht, sogar vor Schumanns Träumerei. Sie haben wunderschön gespielt. Na, so toll ist es ja auch nicht mit uns. Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt verabschieden. Richtig, ja. Es ist schon spät. Die gnädige Frau hat sich auch mit dem neu entdeckten Onkel viel zu reden, nicht wahr? Ihr versteht, sie hat eine weite Reise hinter sich. Sicher, natürlich. Sie kommt heute schon von Hamburg. Ach. Also, dann wieder in 8 Tagen. Selbstverständlich, natürlich. Wieder am Mittwoch. Ja. Guten Abend, liebe Frau. Guten Abend, meine Herren. Auf Wiedersehen. Nun bist du also da. Ja. Noch einmal herzlich willkommen. Peter war bei dir, bitte sag es mir schnell. Ja, mein Kind, er war bei mir, vor 3 Wochen. Und du weißt nicht, wo er jetzt ist? Nein, ich konnte ihn nicht hier behalten. Er musste fort. Er wollte nach Italien. Nach Italien? Ach, es ist alles so furchtbar. Hat er dir seine Geschichte erzählt? Er hat mir alles erzählt. So. Auch von eurer Begegnung in Hamburg. Das ist es ja. Ich mache mir solche Vorwürfe. Aber es kam alles so plötzlich. Und ich konnte ihm die Geschichte mit den Millionen nicht glauben. Ich konnte einfach nicht. Ich hielt ihn für sehr krank. Und dann lief er plötzlich weg. Ich weiß. Beruhige dich, mein Kind. Peter hat bestimmt die Millionen nicht gestohlen. Es ist zwar eine sehr abenteuerliche Geschichte, aber er hat nie gelogen. Sein alter Schuldirektor sagte mir, Peter Voss, das ist eine grundehrliche Haut. Nur zu viel Fantasie hat der Junge. Ja. Und dann riss er mir mit 14 Jahren aus. Ich bekam noch einmal eine Postkarte von ihm aus San Francisco. Und dann habe ich nie mehr etwas gehört. Als er in Hamburg von mir weglief, wusste ich, dass ich mich falsch benommen hatte. Aber stell dir vor, plötzlich stand er als dicker Kapitän in meinem Hotelzimmer. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Ich sage ja, der Junge hat zu viel Fantasie. Ach, an allem ist dieser grässliche Detektiv, dieser Bobby Dodd, schuld. Ich bin einfach davongefahren, denn der will ihn ins Zuchthaus bringen, das weiß ich jetzt ganz genau. Das glaube ich auch. Peter hat mir von ihm erzählt, aber bis jetzt konnte er ja immer diesen Bobby Dodd an der Nase herumführen. Darum ist er ja so wütend, Onkel Peach. Wir müssen Peter helfen. Wir werden ihm helfen, wo wir können. Er war immer ein Sorgenkind. Er hat mir alles von dir erzählt, wie du ihn erzogen hast, seine Streiche. Und stell dir vor, ich hatte den Namen dieser Stadt vergessen. Sonst wäre ich schon viel früher zu dir gekommen. Polly Kind. Und wie hast du Rothenburg entdeckt? Ich sah zufällig ein Bild von der Stadt in einer Illustrierten. Das gleiche Bild hatte Peter, weißt du? Und 2 Stunden später saß ich schon im Zug nach Rothenburg. Na, großartig. Ja. Und was wird dieser Bobby Dott unternehmen? Der macht mich hier ausfindig, bestimmt. Aber von mir erfährt er keine Silbe mehr. Na, von mir auch nicht. Und weißt du, was ich glaube? Bitte, Onkel Pitch. Wir werden bald ein Lebenszeichen von Peter bekommen. Hat er dir das versprochen? So halb und halb. Aber Kind, es ist ja gleich 11 Uhr. Ich habe mich noch gar nicht erkundigt, wo du wohnst. Im Hotel Eisenhut. Na schön, aber nur für die erste Nacht. Morgen ziehst du zu mir. Das Fremdenzimmer steht immer leer. Aber Onkel Pete... Nein, nein, meine brave Mutter Zippel kann für uns beide sorgen. Und du machst mir eine große Freude. Ich bin doch sonst immer allein. Einverstanden? Ja. Dann bringe ich dich jetzt in dein Hotel. Und morgen frühstücken wir zusammen. Fräulein Zippel? Fräulein Zippel! Bitte, Herr Rat? Richten Sie morgen das Fremdenzimmer für Mrs. Voss. Ja, sie wird hier wohnen. Ich gehe noch für eine halbe Stunde fort. Komm, Polly. Gute Nacht, Fräulein Zippel. Gute Nacht. Diese Person kommt einfach hier reingeschneit und nun wohnt sie auch noch bei uns. Unglaublich. Also, mach's gut, Peter. Es ist 11, ich muss los. Fahr nur, Friedrich. Einmal in 3 Wochen werde ich das alte Schulhaus hier im Dorf nachts auch alleine hüten können. Mhm. Wie lange brauchst du mit dem Rad von Pograu bis Rothenburg? Oh, ich schaffe es in 20 Minuten, sind ja nur 6 Kilometer. Na, dann bist du ja noch frisch, wenn du zu deiner Hedwig kommst. Grüße schön von mir. Peter, du, das werde ich lieber bleiben lassen, was? Richtig. Weißt du, ich fühle mich so wohl bei dir, dass ich schon ganz vergessen habe, dass ich Peter Voss, der Millionendieb bin. Na, doch kein richtiger Millionendieb, nicht? Na, immerhin auf der Flucht, nicht? Wäre keine Überschrift für die Lokalpresse in Rothenburg. Ehemaliger Schulfreund verbirgt Millionendieb aus USA im Schulhaus. Macht sich nicht gut für einen Dorfschullehrer. Na, Mensch, Peter, wer soll dich denn hier auf dem Nest entdecken? Na, sag ich ja auch. Also, wenn ich dich nicht getroffen hätte, müsste ich jetzt schon durch Italien tippeln. Du, ich bin imstande und bleibe noch 3 Wochen. Bitte? Von mir aus kannst du so lange bleiben, wie du willst. Siehst du? Das sagst du. Aber mein Onkel? Naja, so ein richtiger Oberlandesgerichtsrat kann eben nicht aus seiner Haut raus. Nehme ich ihm auch gar nicht übel. Aber die Dorfschullehrer hierzulande, die waren schon immer aufsässig und ein bisschen linksgerichtet. Na, wie man es nimmt. Wenn ich linksgerichtet wäre, würde ich ja keinem Kapitalisten helfen, oder? Dann mach, dass du heimkommst. Und pass auf, man sieht nicht die Hand vor Augen, so dunkel ist es. Schlaf gut. Ja, dankeschön. So eilig wird es wohl nicht sein, wenn du was vergessen hast. Na, Friedrich, was ist denn los? Halt nicht rein! Runter mit der Jacke! Na, mach mal langsam. Ich gebe dir ja meine Jacke. Bist du schon dabei? Na los, los, mach keine Faxen. Also wer macht denn hier Faxen? Was willst du noch haben? Ich brauch die Klamotten. Siehst du nicht, wo ich herkomme? Ja, gestreift ist im Gefängnis, Mode, habe ich schon gesehen. Du quassel nicht lange, sondern zieh dich aus. Sonst kannst du was erleben. Also hör mal, Freundchen, ich will dir helfen. Aber in diesem Ton redest du mit mir nicht. Verstanden, ja? Naja, also dann kannst du mir andere Klamotten aus deinem Schrank holen. Ja, Schrank ist nicht. Die Sache gehört mir nicht. Du musst schon hier meine nehmen. Wieso? Bist du nicht der Lehrer? Nein, bin ich nicht. Aber wer bist denn du? Und wo kommst du her? Aus dem Gefängnis von Rothenburg. Beeil dich aber, ich will weiter. Naja, nicht so eilig, nicht so eilig. Ich bin allein im Haus, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Wie lange hast du denn gesessen? Nicht mal ganze 2 Stunden. Oh, alle Achtung. Und weswegen bist du reingekommen? Urkundenfälschung, 1,5 Jahre. Aha. Und nun willst du aus Deutschland turmen, nicht wahr? Ja, über Hamburg nach Amerika. Ja, ganz falsch, Mensch. Du musst doch über Triest. In Hamburg kriegen sie dich doch sofort. Also pass mal auf, mein Junge. Wie heißt du? Emil Popel. Ja, also lieber... Popel, du hast Glück, denn ich bin ein gutmütiger Mensch und ich werde dir helfen. Verstanden? Ja, aber... Kein Aber, du hast das zu tun, was ich dir sage. Also hier hast du erstmal meine Papiere, nicht wahr? Ich brauche sie nicht, ja? Lass mal sehen, wie du aussiehst. Augen und Haare, ja, stimmen überein. Ja, nur deine Nase ist knubbelig. Oh, aber dafür kannst du nichts. Also, du heißt jetzt Peter Voss, ja? Wiederhole. Peter Voss. Jawohl, aus Amerika. Und verplapper dich nicht. Du bist jetzt amerikanischer Staatsbürger. Ein bisschen Englisch wirst du auf der Überfahrt lernen können. So, und hier hast du noch 400 Piepen. Damit musst du auskommen. Und drüben bist du mal wieder dann Emil Popel. Verstanden? Jawohl. So, und nun zieh dich aus. Also, Moment mal. Ja, ja, ich möchte nicht gerade nackt hier rumlaufen, ja, weißt du? Ja. Moment. Und? Ja, nicht die Stiefel auch, ja? Augenblick. Ja, dann mach schon. So. Ja, mein Junge. Ja, wollen Sie denn wirklich? Ja, ja, mein Junge, nur schau mal her. Ja, ich gebe doch eine ganz prächtige Figur in dieser gestreiften Kleidung ab. Was? Was meinst du, wie der Herr Lehrer morgen staunen wird, wenn er mich in dieser Aufmachung sieht? Fertig? Ja. So. Und nun verschwinde, ja? Und vielen Dank, ich... Ach, wo, Quatsch, schon gut. Wie heißt du? Peter Voss. Ja, und du und... Fälsche keine Urkunden mehr, ja? Wiedersehen. Wiedersehen, ja. Und schreib noch mal eine Postkarte. Nach dem armen Teufel habe ich fortgeholfen. Oh, Achtung, jetzt wird's brenzlig. Ja, ich muss ja nicht aufmachen. Ja, was mache ich denn los jetzt? Oh, je. Oh, ab durchs Fenster. Er kommt durch den Garten. Aufgepasst! Halt! Und ich schieße! Wirst du wohl stehen bleiben? Ich stehe ja schon, Herr Wachtmeister. Gut, Pluto, aus! Ja, gut, Pluto, aus. Halt ihn fest, den Kerl, Josef. Ist ja gar nicht nötig, Herr Wachtmeister. Ich sehe ja, es hat gar keinen Zweck mehr. Haben wir dich endlich, du Ausreißer? Ja. Na, warte, Mensch, Spezi, das kostet 3 Jahre. Na, sagen wir anderthalb. Na, wie kommst du denn in die Schule? Ja, ich wollte mir Kleider stehlen. Und hier werden wir noch die Hammelbeine langziehen. Los, vorwärts, marsch! Herr Wachtmeister, der sicherste Aufenthalt in der ganzen Welt ist das Gefängnis von Rotenburg. Hm. Meinen Sie nicht auch, Herr Wachtmeister? Dann hättest du ja nicht zu Türmen brauchen. Ja, ich habe unüberlegt gehandelt. Das war es. Halt hier keine langen Reden. Los! Lass immer langsam voran. Personalien. Name Popel, Vorname Emil. Geboren am 10. August 1899 in Kreklingen. Beruf ungelernter Arbeiter. Größe 1,78. Statur kräftig, Augen blau, Haare blond. Besondere Merkmale keine. Die Personalien sind bei jedem eingelieferten Häftling sofort aufzunehmen. Wenn der Kerl uns entwischt wäre, hätten wir nicht mal die Angaben. Dass mir diese Schweinerei nicht nochmal vorkommt. Jawohl, Herr Direktor. Morgen früh wird das Foto gemacht, verstanden? Jawohl, Herr Direktor. Tun Sie mir nichts. Ich habe es nicht gern getan. Es ist so plötzlich über mich gekommen. Halten Sie den Mund, Puppe! Sie sind nicht gefragt! Wir sprechen uns morgen. Na, danke schön. In San Marlo waren die Beamten aber wesentlich gnädiger. Sperren Sie den Kerl wieder ein. Er hat mich 3 Stunden Schlaf gekostet. Jawohl, Herr Direktor. Warum ist denn der Herr Direktor so böse? Seien Sie ruhig. Wir sind hier nicht in einer Kinderbewahranstalt. Das merkt man. Und danke für die Belehrung. Die Tour kenne ich! Ob ich das wohl lange hier aushalten werde? Na, vor Bobby Dodd bin ich wenigstens sicher. Musik. Kiste zurück in die Waben. Mal schnell. Was ist denn das zu fassen? Wie Sie, Mensch, Herr, was machen Sie denn an meinen Bienen? Sind Sie wahnsinnig? Oh, Verzeihung. Der Besitzer, wenn ich nicht irre. Was heißt, wenn ich nicht irre? Was machen Sie denn hier? Oh, oh. Oh ja, Sie sind ja schon ganz schön zerstochen. Ich interessiere mich für Bienen. So. Herr Friedrich, nicht wahr? Mhm. Der Lehrer hier an der Dorfschule. Ja? Na, also, wenn Sie wissen, wer ich bin, dann könnten Sie mir gefälligst auch Ihren Namen sagen, oder? Ja, richtig, Verzeihung. Bobby Dodd. Ich machte zufällig einen Spaziergang durchs Dorf. So, Sie gingen spazieren. Ah, sehr gut. Also kommen Sie erstmal von den aufgeregten Bienen weg. Ja, sonst gehen Sie noch von den Stichen auf wie ein Hefekuchen. Ja, das tun Sie mir einen großen Gefallen, ja. Sie suchen hier doch was, oder? Bitte? Ah, sicher nicht meinen Honig. Also kommen Sie schon. Ja, danke. Ich hätte Sie sowieso noch aufgesucht. Ich... weg. So. Sie hätten mich also aufgesucht. Na, das passt ja sehr gut. Kommen Sie rein. So, jetzt setzen Sie sich mal dahin. Ich werde Ihnen Salmiakgeist geben. Hier, nehmen Sie Ihr Taschentuch, betupfen Sie Ihr Gesicht damit. Danke. Ah, Sie sind schon ganz schön verschwollen. Also, nun machen Sie mal, ja? Ja, vielen Dank, Herr Lehrer. Ihre Bienen. Ja, meine Bienen, die haben Sie ganz schön fertig gemacht. Jetzt möchte ich bloß wissen, was haben Sie in dem Stock eigentlich gesucht? Ich, sagen Sie... Sie kennen einen gewissen Peter Voss. Aha, ja, da haben wir doch gedacht. Ja, den kenne ich. Ich bin mit ihm zur Schule gegangen. Aber was geht das eigentlich Sie an? Ich bin ein entfernter Verwandter von ihm. Und ich... Herr Bobby Dodd, ich will Ihnen mal was sagen. Peter Voss hat weder entfernte noch nahe Verwandte. Er hat nur einen Onkel und er ist ein ganz naher Verwandter. Merken Sie sich das. Also was wollen Sie von mir? Suchen Sie vielleicht die Millionen, die Peter Voss gestohlen haben soll? Allerdings. Aber wieso? Hören Sie mal. Was heißt hören Sie mal? Hören Sie! Diese Millionen suchen Sie ausgerechnet in meinem Bienenstock? Herr Friedrich, das Unwahrscheinlichste ist bei dem Fall, den ich verfolge, das Naheliegendste. Ach so, na ja, das hätte ich mir ja gleich denken können, dass Sie nicht aus Rothenburg kommen. Nein. Sie sind überhaupt nicht aus Deutschland, nein? Sie kommen von drüben, stimmt's? Ja. Aha. Ich bin einer der angesehensten Privatdetektive aus Amerika. Ich muss die gestohlenen Millionen finden und Peter Voss. Ich arbeite im Auftrag seiner Frau. Ganz ohne Aufsehen und ohne Polizei. Woher wissen Sie eigentlich, dass da drüben in St. Louis wirklich Millionen gestohlen worden sind? Sehr gut. Also hat Ihr ehemaliger Schulfreund Peter Voss auch Ihnen das Märchen aufgebunden, dass er die Millionen gar nicht gestohlen hat, was? Herr Friedrich, das Geld ist verschwunden mit Peter Voss. Und dieser Mann ist geistig verwirrt. Bzzzt. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Seine Frau und ich, wir wollen und müssen ihn in ein Nervensanatorium einliefern. Ja, dazu müssen Sie ihn aber erst mal haben. Allerdings, ja. Aber er wohnte bei Ihnen, nicht wahr? Und dann müssen Sie doch auch wissen, wohin er sich von hier aus gewandt hat. Nein, das weiß ich nicht. Er hat sich leider bei mir nicht verabschiedet. Er war eines Tages weg. Ja, vielleicht ist er nach Italien gegangen. Ja, er sprach oft von Italien. Vielen Dank. Dieser Fingerzeig genügt einem Bobby dort schon. Die Millionen sind ganz ohne Frage nicht in Ihrem Hause. Nein, bei mir finden Sie keine Millionen. Na eben. Also, wenn Sie mir noch was zu sagen haben, finden Sie mich jederzeit im Hotel Eisenhut in Rothenburg. Ja? Ist keine Post für mich da? Einen Moment, liebe Frau, bitte, ich muss mal nachsehen. Leider, nein. Mein Schlüssel, bitte. Ja, Herr Direktor, 122. 122. Ja, bitte sehr. Sehr danke. Ist nichts für mich abgegeben worden? Moment mal. Leider, nein. Entschuldigung. Moment, ja. Ja, hier Rothenburg Hotel Eisenhut. Nein, bedauere, wir sind vollständig besetzt. Verzeihung. Ja? Pardon. Ja? Verzeihung, ich bin hier mit Mr. Dodd verabredet. Mrs. Voss? Ja. Oh, einen Augenblick bitte. Boy. Bitte. Ja? Führe die gnädige Frau ins Frühstückszimmer zu Mr. Dodd, ja? Bitte sehr, gnädige Frau. Dankeschön. Hier, gleich die Treppe rauf. Ja, danke. Mrs. Voss. Da sind Sie ja, Sie kleine Ausreißerin. Mich einfach in Hamburg allein sitzen zu lassen. Das war nicht recht, meine liebe Mrs. Voss. Tja, aber einem Bobby Dodd entkommt man nicht so schnell. Sie haben immerhin 4 Wochen gebraucht, um mich hier ausfindig zu machen, Mr. Dodd. Liebe Mrs. Voss, ich wusste schon nach 8 Tagen, wo Sie sich aufhalten. Aber sehen Sie, ich wollte Ihnen ein wenig Ruhe und Erholung gönnen nach all den Aufregungen. So? Und warum haben Sie mir nicht geschrieben? Nein. Sie sollten einmal von allem verschont werden. Ich hatte auch alle... Sehr liebenswürdig von Ihnen. Bitte, bitte. Ich hatte auch alle Hände voll zu tun. Ich musste mich ja jetzt allein um Ihren Mann kümmern, um unseren gemeinsamen Patienten. Oder haben Sie unsere Abmachung vergessen? Ich nicht, Mr. Dodd. Haben Sie eine Spur von meinem Mann? Eine Spur? Alle Spuren. Er war zunächst in Düsseldorf, dann in... Und Sie haben ihn nie stellen können. Bei der Lage der Dinge muss ich ja sehr vorsichtig sein, ne? In Düsseldorf verlor ich die Spur für einige Tage, aber dann konnte ich feststellen, dass er sich nach Rothenburg, also hierher, gewandt hat. Ja, das weiß ich. Er war bei seinem Onkel, dem Oberlandesgerichtsrat Petsch. So. Ja? Das wissen Sie. Mhm. Aber dort muss er sich nur ganz kurz aufgehalten haben, ne? Ja, nur ein paar Stunden. So, nur ein paar Stunden. Und haben Sie auch in Erfahrung bringen können, wohin er sich dann gewandt hat? Ja, nach Schweden. Sieh mal an, nach Schweden. Das ist leider falsch. Ihr Mann hat sich hier noch in der Nähe von Rothenburg aufgehalten. Was? Hier? Woher wissen Sie das? Bei meinen Methoden. Er war hier bei einem Dorfschullehrer, einem Schulfreund von ihm, und ist dort bei Nacht und Nebel, ohne einmal Dankeschön zu sagen, verschwunden. Nach Italien verschwunden, Mrs. Voss. Nach Italien? Ach. Jawohl. Und es kommt noch schöner. Ich habe ein genaues Signalement von dem Lehrer bekommen. Übrigens ein netter Mensch. Und den Steckbrief habe ich durch die internationale Fahndungspolizei verbreiten lassen. Ach, Mr. Dodd, schon wieder die Polizei. Sie haben mir doch versprochen... Warten Sie doch ab, Mrs. Voss. Nur so konnte ich weiterkommen. Und jetzt sind wir am Ziel. Am Ziel? Gestern Vormittag ist Ihr Mann in New York verhaftet worden. Verhaftet? In New York? Ja, beim Verlassen eines italienischen Dampfers, der aus Triest kam. Ach. Mr. Dodd? Was gibt's denn? Herr Oberlandesgerichtsrat Petsch möchte Sie sprechen. Mhm. Verzeihen Sie, Mr. Dodd. Sie wissen, wer ich bin. Ich wollte... Stell dir vor, Onkel Petsch. Peter ist in New York verhaftet worden. Nicht möglich. Doch, Onkel... Herr Petsch, Verzeihung. Das ist glücklicherweise eine Tatsache. Ich habe ein Telegramm der New Yorker Polizei. Und um jeden Zweifel auszuräumen, habe ich ein Gespräch nach New York seit einigen Stunden laufen. Die Verbindung kann jeden Moment kommen. Bitte tragen Sie es mit Fassung. Als Oberlandesgerichtsrat müssen Sie ja wissen, dass die Gerechtigkeit nun einmal ihren Lauf nimmt. Und das ist gut so. Mr. Dodd, Ihre Anmeldung New York. Ja, entschuldigen Sie mich bitte, ja? Wir werden gleich nähere Einzelheiten wissen. Ich kann es nicht fassen, Onkel Petsch. Es ist zu furchtbar. Was sollen wir nur tun? Abwarten, Kind, abwarten. Seine Unschuld muss sich ja herausstellen. Aber wenn er nun doch krank ist, Onkel Petsch, und niemand bei ihm... Aber Peter ist nicht krank, der ist kerngesund. Das hat dir nur dieser Dodd eingeredet. Wer weiß, was er damit bezweckt. Stell dir vor, ich habe es dir ja nie sagen wollen. Er ist in mich verliebt und will mich heiraten. Na, dem Herrn werden wir sein Konzept verderben, aber gründlich. Ja, aber was... Er kommt zurück. Mr. Dodd, Sie machen ja ein Gesicht. Was ist denn passiert? Da stimmt etwas nicht. Das ganze Konzept ist durcheinander. So reden Sie doch. Ist meinem Mann etwas passiert? Nein. Es soll gar nicht Ihr Mann sein, den man in New York verhaftet hat. Was? Entschuldigen Sie, wer ist der Verhaftete? Hat er gefälschte Papiere? Nein, er hat echte Papiere, die auf Peter Voss lauten. Ich fliege sofort nach New York. Ich komme mit. Aber Polly, nicht so schnell. Wer soll denn der Verhaftete sein? Ich meine, hat man drüben seine Identität feststellen können? So reden Sie doch, Mr. Dodd. Es ist zu merkwürdig. Der Verhaftete gibt an, Emil Popel zu heißen. Er will aus dem Gefängnis hier in Rothenburg ausgebrochen sein. Das ist völlig unmöglich, Mr. Dodd. Wieso? Diesen Fall Popel Emil habe ich selbst bearbeitet. Ein kleiner Urkundenfälscher. Der Popel sitzt wieder fest hinter Schloss und Riegel. Sind Sie sicher? Ganz sicher, dass der Popel hier im Gefängnis sitzt? Aber Mr. Dodd, die deutschen Justizbehörden arbeiten zuverlässig. Der Kerl hat nach seiner Einlieferung einen Ausbruchsversuch unternommen, ist aber sofort wieder aufgegriffen worden und sitzt jetzt seine Strafe ab. Er hat noch 4 Monate dazu bekommen. Ich fliege nach New York und zwar sofort. Ich werde den Fall an Ort und Stelle untersuchen. Und wenn ich zu keinem Resultat komme, dann gebe ich den Fall Peter Voss auf. Es wäre zwar das erste Mal in meiner Praxis, aber naja. Sie geben auf. Was soll das heißen? Das ist gegen unsere Abmachung. Oh nein, ich bin fertig. Ich werde dem Bankhaus Stokes und Parker den Auftrag zurückgeben. Ich bekenne offen, Peter Voss ist mir über.